Erster der König und Haman kamen zu Königin Esther. Sie aßen und tranken zusammen. Zweiter am zweiten Tag fragte der König Esther beim Essen. Er sagte, was ist dein Wunsch, Königin Esther? Ich werde ihn dir erfüllen. Auch die Hälfte des Königreichs gebe ich dir. Dritter Esther antwortete, König, wenn ich dir gefalle und es dir recht ist, dann rette mein Leben. Rette auch das Leben meines Volkes. Vierter Mann hat mich und mein Volk verkauft. Man will uns töten. Wenn man uns nur als Sklaven verkauft hätte, würde ich schweigen. Aber der König wird Schaden haben. Darum darf man den Feind nicht verschonen. Fünfter König Ahasveros fragte Esther, wer ist dieser Mann? Wo ist er? Wer konnte so etwas tun? Sechster Esther sagte, der Feind ist der böse Haman. Haman bekam Angst vor dem König und der Königin. Siebter der König stand wütend vom Essen auf. Er ging in den Palastgarten. Haman blieb stehen und bat Königin Esther um sein Leben. Er wusste, der König wollte ihn bestrafen. Achter der König kam aus dem Garten zurück. Er ging in das Zimmer, wo sie gegessen hatten. Haman war auf das Polster gefallen, auf dem Esther saß. Der König rief, will dieser Mann die Königin in meinem Haus angreifen? Kaum hatte der König das gesagt, da verhüllte man Hamans Gesicht. Neunter Herbona, ein Diener des Königs, sagte, in Hamans Haus steht schon ein Galgen. Haman hat ihn für Mordechai bauen lassen. Mordechai hat Gutes für den König getan. Der Galgen ist 50 Ellen hoch. Der König sagte, hängt Haman daran. Zehnter Mann hängte Haman an den Galgen. Haman hatte diesen Galgen für Mordechai gebaut. Danach wurde der Zorn des Königs weniger.